Kapitel 1 Übung A9 Wie heißen die Leute? Hören und schreiben sie. Beispiel: Mein Name ist Friedrich Müller. Ich buchstabiere M Ü L L E R. Mein Name ist Maria Walter. Ich buchstabiere W A L T E R. Mein Name ist Wolfgang König. Ich buchstabiere K Ö N I G. Mein Name ist Jutta Merkel. Ich buchstabiere M E R K E L. Mein Name ist Helga Kohl. Ich buchstabiere K O H L. Mein Name ist Otto Jung. Ich buchstabiere J U N G. Ein berühmter Physiker heißt Albert Einstein. Ich buchstabiere E I N S T E I N. Ein berühmter Komponist heißt Wolfgang Amadeus Mozart. Ich buchstabiere M O Z A R T.